möchte heute nicht zurück. Mach dir bitte keine Sorgen, liebe nur den Augenblick. Grad die allerschönsten Stunden gehen viel zu schnell vorbei. Denn das Glück, das du gefunden, bleibt dir nicht für immer treu. Um die Liebe, um die Liebe, Pinke, Pinke, dreht sich alles auf der Welt. Denke heute nicht an morgen, denke heute nicht zurück. Mach dir bitte keine Sorgen, lebe nur den Augenblick. Dir bitte keine Sorgen, liebe nur den Augenblick. Grad die allerschönsten Stunden gehen viel zu schnell vorbei. Denn das Glück, das du gefunden, bleibt dir nicht für immer treu. Um die Liebe, um die Liebe, Pinke, Pinke, dreht sich alles auf der Welt. Heute nicht an morgen, denke heute nicht zurück. Mach dir bitte.